Sebastian Rudolph, Jean Cavalier, Christian Redl, Professor Woodworth, Bertolt Tötzke, Eddie de Groof, Rainer Strecker, Christine Meister, Sascha X. In weiteren Rollen Thor W. Müller, Holger Malich, Petra Wolf, Naomi Kraus, Oliver Masucci, Klaus Dittmann, Friedhelm Ptock, Marion Breckwold, Maria Freidags, Lennart Krüger und Helgo Liebig. Technische Realisation Christian Kühnke und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Margit Kress. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2000.